Ihnen aus Paraguay versteckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die die Drogencontainer bestellt hatte. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter nannte den Drogenschmuggel ein gigantisches Sicherheitsproblem. Angesichts immer weiter wachsender Sicherstellungsmengen forderte Fiedler die Bundesregierung dazu auf, Zoll und Polizei besser auszustatten. Der neue Rekordfund müsse ein Weckruf sein, so Fiedler weiter. Keine Entspannung gibt es bei der Corona-Lage in Hamburg. Die Sozialbehörde hat heute 246 neue Fälle gemeldet. Das sind 9 mehr als vor einer Woche. Der Inzidenzwert steigt damit weiter an auf 71,9. Außerdem wurden weitere Fälle mit mutierten Varianten festgestellt. Spezialisten haben 18 Fälle der britischen Art nachgewiesen, 7 mehr als noch gestern. Habe ich Corona oder nicht? Diese Frage kann bald fast jeder selbst beantworten, denn die Behörden haben heute 3 Schnelltests zugelassen. Aus Berlin, Nina Amin. Schon in ein paar Tagen sollte jeder bequem zu Hause per Abstrich im vorderen Nasenbereich testen können, ob er oder sie mit dem Coronavirus infiziert ist. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte im ZDF-Morgenmagazin: Die wird es dann in den nächsten Tagen auch im Discounter, in den Geschäften verfügbar geben, also auch niedrigschwellig erreichbar. Und ich gehe davon aus, dass wir schon nächste Woche weitere genehmigen können. Die Zulassung der Selbsttests dürfte Spahn vor der Befragung im Bundestag etwas Rückenwind geben. Der von ihm angekündigte Start der kostenlosen Corona-Schnelltests am 1. März in Arztpraxen und Apotheken hatte das Corona-Kabinett am Montag gekippt. Dafür gab es viel Kritik an dem CDU-Gesundheitsminister. Er gilt als Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat. Jetzt muss er ins Gefängnis. Der 37-jährige Iraker Abu Wala ist von einem Gericht in Celle verurteilt worden, und zwar zu 10,5 Jahren Haft. Bertil Starke in Celle. Wie genau hat das Gericht die Strafe begründet? Also der Vorsitzende Richter, bisher hat er recht ausführlich ausgeführt, dass er Abu Wala als Anhänger eines dschihadistischen, also gewalttätigen Islam sieht, und er bezeichnet ihn als sehr, sehr hohen IS-Repräsentanten in Deutschland. Abu Wala soll konkret von Hildesheim aus ausreisewillige Extremisten durch seine Kontakte in die Führungsebene des IS und auch finanziell unterstützt haben. Viele reisten dann nach Syrien und in den Irak aus. Abu Wala rief Anhänger auch immer wieder zu Anschlägen in Deutschland auf. All das tat er nach Ansicht des Richters nicht offen in seinen Predigten, sondern in Gesprächen am Rande von Gebeten, vor allem in der Moschee in Hildesheim. Und einer der Besucher in Hildesheim war ja Anis Amri, der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz. Soweit Bertil Starke in Celle. Probleme mit dem Internetanschluss und Festnetz, das haben viele Vodafone-Kunden im Hamburger Süden, und das schon seit November. Telefon- und Internetverbindungen waren oder sind noch gestört und teilweise unterbrochen. Gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice ist das sehr schwierig. Genau darin liegt aber auch ein weiteres Problem, sagt Dirk Ellenbeck, Pressesprecher von Vodafone. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn Sie jetzt alle gleichzeitig am gleichen Anschluss auf die Autobahn fahren. Dann kann es auch schon mal ein bisschen länger dauern, bis sich das, was da an Verkehr aufgekommen ist, dann tatsächlich wieder entzerrt. Ja, zusammen mit der Bundesnetzagentur konnte Vodafone die Störsignale aufspüren und auch nach und nach abschalten. Die Internetverbindungen laufen wieder zuverlässiger und die Gespräche, die brechen jetzt auch nicht mehr ab. Ein weiteres Problem im Hamburger Süden besteht aber weiter. Das Netz muss ausgebaut werden. Nur so kann man noch mehr Kunden gleichzeitig den Internetzugang ermöglichen, so der Vodafone-Sprecher. Das bedarf natürlich einiger Zeit. Da müssen dann die Genehmigungen eingeholt werden, um die Straße aufzureißen, die Kabel zu ziehen. Und die Witterungsverhältnisse müssen natürlich stimmen. Das hat uns in den letzten Wochen dann auch das Leben etwas schwerer gemacht, weil der Boden so tief gefroren war, dass man nicht mal eben aufmachen konnte, um neue Leitungen zu verlegen. Und dieses Problem kann, so Vodafone, nur langfristig behoben werden. Täter von Beziehungsgewalt konsequenter verfolgen, das will die Hamburger Staatsanwaltschaft künftig. Dafür hat sie eine neue Sonderabteilung eingerichtet und dort 9 Stellen geschaffen. Im vergangenen Jahr hat die Beziehungsgewalt in Hamburg nämlich deutlich zugenommen. Fast 7000 Verfahren werden bearbeitet. Dazu zählen Beleidigungen, Körperverletzungen, aber auch Vergewaltigungen. Macht den Botanischen Garten wieder auf. Das fordert die SPD in Altona. Sie hat einen Antrag in die Bezirksversammlung eingebracht und sagt, der Loki-Schmidt-Garten in Groß-Flottbeck ist ein wichtiger Erholungsort. Reinhard Postelt. Seit dem 1. November ist der Botanische Garten wegen Corona geschlossen. Täglich stehen enttäuschte Spaziergänger vor dem verschlossenen Tor, haben doch Hamburgs Parks geöffnet. Doch der Lucky-Schmidt-Garten gehört zur Universität und ist Arbeitsort für viele. Um sie vor Ansteckung zu schützen, heißt es, ist der 24 Hektar große Prachtgarten zu. Altonas SPD-Fraktionschef Thomas Adrian will öffnen, wenn man das Ansteckungsrisiko minimiert, etwa durch eine Einbahnstraßenregelung. Zitat: Der Wunsch, an der frischen Luft spazieren zu können, ist im Zuge der Corona-bedingten Einschränkungen mehr als verständlich. Sympathie findet der Antrag bei Altonas grüner Fraktionschefin Gesche Böhlich. Zu NDR 90,3 sagt sie, alle wollen mal raus und nicht alle sollen am Elbstrand spazieren gehen. Allerdings müsse darüber Bürgermeister Peter Tschentscher und nicht die Universität entscheiden. Große Hoffnungen gibt es da aktuell nicht. Kinder erziehen in einer Kita. Dieser Beruf wird in Hamburg für Männer immer interessanter. Im März vor einem Jahr haben mehr als 2300 männliche Erzieher in Hamburgs Kitas gearbeitet. Das war ein Zehntel mehr als noch im Jahr davor. Insgesamt aber sind Frauen weiterhin deutlich in der Überzahl. 87% der Beschäftigten in Kitas sind Frauen. Die Hamburger Polizei hat bei einer Kontrolle rund 460 Autofahrer überprüft und viele Verstöße festgestellt. 200 Autofahrer haben eine rote Ampel ignoriert. 70 weitere hatten während der Fahrt ihr Handy in der Hand und 9 Autofahrer waren nicht angeschnallt. Alles Wichtige aus Hamburg gibt es jederzeit auch in der NDR Hamburg App und zum Hören im Podcast Hamburg heute ab 17 Uhr. So ist es. Danke, Philipp. Gerne. Immer besser informiert. NDR 90,3. Eva, du hast mir gestern das Strahlen für heute aufs Gesicht gezaubert und du hast recht. Sonne, Sonne, Sonne, Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Ja, wir haben wieder Frühling und wir sehen mal, wie nah Winter und Frühling aneinander liegen. Eben hat die Polizei offiziell die Warnung aufgehoben, die Eisflächen bei uns in der Stadt nicht zu betreten. Besser ist. Ja, wo kein Eis, da keine Warnung mehr und wir sind weit entfernt von Eis. 20 Grad heute maximal. Im Moment stehen wir schon bei 17 im Bahrenfeld. Dazu weiter strahlender Sonnenschein und heute kaum eine Wolke. Mehr geht gar nicht. Blitze und Staus aus dem Verkehrszentrum Roter Baum. Auf den Autobahnen fließt der Verkehr nach wie vor. Ganz entspanntes Fahren ist das da in der Stadt auch fast überall. Aber auf der Elbchaussee dauert es aus beiden Richtungen vor der Parkstraße ca. 10 Minuten länger. Wegen der Baustelle dort ist immer abwechselnd nur eine Fahrtrichtung frei und knapp 10 Minuten länger auch auf der Sechsingspforte Richtung Außenalster. Außerdem wird geblitzt auf der A25 Geesthacht Richtung Hamburg in der Abfahrt Moffleth Richtung Dreieck Norderelbe. Danke an Hans. Dank dir, Eva. Und wenn Sie dranbleiben, davon gehen wir mal schwer aus, dann freuen Sie sich bitte auf tolle Musik, unter anderem von Chicago. Dann lege ich mir jetzt selbst ein Versuchsseil ins Netz. Von den Bee Gees der Titel Massachusetts. Ja, oder? Ja, doch. Doch Massachusetts, genau. Von den Beatles, von den Bee Gees. Hier ist Sascha mit I Feel Lonely. Das geht nicht bei mir, weil ich hab doch dich, Eva. Verstehst du? Ja, Mano. Richtig gute Musik. Wir sind Hamburg. I feel lonely, low, low, low, low, lonely. You're the one and only that makes me feel so blue. Why do all the other guys got the- Immer wieder großes Ohrenkino mit Chicago, den Blues-Sammler aus Amerika, If You Leave Me Now. Schönes Arbeiten um 12:45 bei Ihrem Sender bei MDR 90.3. Tag Hamburg, hallo. MDR 90.3. Mit Party Crashers und Matthias Jubold. Kennst du das auch? Du fierst ihn, was weiß ich, Geburtstag oder so, hast viele Leute in Lot und die bann ich ob dein Ohren freut. Und das Fest ist allerbest. Aber du hast vorher so viel zu down und wärst abgeregt und nur ist das auch no mehr danach. Glock ein, Glock zwei, du bist so wat von müde, aber den Lüd hab Sitzfleisch, se Gott und Gott einfach nicht nur Hus. Wat kann man do mocken? Tja, und nun komm ich. Ich bin ein Grautenfan von lustigen Geschichten und von trurigen Songs. Und weil mir die Songs in Radio offensichtlich trurig noch wären, hab ich selben anfangen wollen zu schreiben, zusammen mit meinem Kumpel Achim. Der erste Song, den wir schreiben hab, handelt von einem Tod von einem Krebskranken, der zweite von Depressionen und Selbstmordgedanken in sommerlichen Sonnenschein. Voll de Party-Hits, sag ich you. Nur frag ich bestimmt, wer ton Düwe will so wat hören? Keiner, klar. Aber wir sind nützlich. Wir nehmt uns de Party-Crashers und beten Party-Beendigungsnothilfe an. Rund um de Glock, fair und twinny Sörben, kannst bi uns anrufen, wenn den Gäste sit und sind und nicht nur Hus gehen wird. Und dann kommt wie Gau verbi, spielt unsere beiden Songs und zack, stoze ob, trägst die Jacken an, murmelt wat von morgen früh ist die Nachwelle to end und verabschiedet sich. Und ratzfatz künsch ich endlich in de Puch. Fairen HF zufriedene Kunden künd nicht ehren. Von nu an mit Geld zurückgarantie und für besonders schwore Fälle von Sitzfleisch hab wie noch needed late über Demenz und Inkontinenz, da Dreamsick in Angebot. Einfach bei unseren Manager anrufen und die Party ist vorbei. Versprochen. Florian aus Hamm und ich jogge gerne im Hammer Parkstadion. NDR 90,3. Wir sind Hamburg. Die Bee Gees mit dem Titel, weiß Bescheid, ne? Nicht nur mal, das lag jetzt hier, ne? 13.22 Uhr, der Mittag bei NDR 90.3 mit Milky Chance. Milky Chance ist eine deutsche Folktroniker-Band. Clemens und Philipp, die beiden Jungs, die Macker ganz vorne an, machten gemeinsam Abi im alten Kinderzimmer von Clemens. Entstanden dann erste Songs. Jetzt mal in bescheidener Form Zeitraffer, unfassbar, wusste ich auch nicht, wie so viel ist. Das nicht weiß, die Jungs aus Kassel sind weltweit unterwegs. Hallo, Hunderttausende sahen sie auf Tourneen. Amerikanische Late-Night-Talker rollten für die Jungs den roten Teppich aus. Ganz, ganz großes Kino. Pop-Rock, Folk-Rock ballert. Hier die Milky Chances zusammen mit Pop- und Jazz-Sänger Jack Jones. Don't Let Me Down. Ganz schöne, volle Latte-Unterhaltung. I seen her eyes and yeah, she got me shining. Oh, she really did, like no one ever did. I seen her fall and yeah, she made the call. And so much in between, you never can redeem. Just fly a little bit, oh, fly a little forever. Leaving ground, amazement all around. Releasing, releasing when you're leaving. Just don't. When they're working, when they're open, when they take you out, what they bring back home, man. I seen this place when it's full of all the light that comes in between the moments, even if they're broken. And I was crawling with thoughts falling to pieces of things that we believe. Who are we to dream? The wind is blowing, it's made itself at home, but it's leaving. And you're leaving, just don't let me down. Damit. Tag Hamburg, bei herrlichem Wetter bei uns bei NDR 90.3 mit jetzt Billy Idol. Billy Idol ist ja ein britischer Rockmusiker, hat eine ganz bestimmte Geschichte. Idol steht für stinkefaul und Billy hat sich deshalb Idol genannt, weil ja, seine Lehrer hatten recht, er war in der Bewertung von Billys Leistung, also der Lehrer, der Körper, war sich 100% einig. Der Mann ist stinkefaul ohne Ende, das langt gar nicht für schulische Aktivitäten, ist der PP. Jo, hat Billy gesagt, alles in Ordnung, hat Philosophie studiert, 6 Wochen. Danach hat er aufgehört, die Uni zu besuchen. Zack, wurde er von der Londoner Punk-Szene verschluckt. Seit er den Igelkopf hat, mit einem Mix aus Blond und Schiefergrau, ist er weltbekannt. Jetzt mit locker über 60 hat er seine Biografie geschrieben, die sofort in die Bestsellerliste der New York Times schnellte eine ganz coole Socke. Richtig gute Musik, Billy Idol. There's a change of pace of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night. Ain't it strange what we do to feel alright? Oh yeah. When will you call? I'm experienced. Oh yeah. Face to face, I'm back to back. You see and feel my sex attack. Say it. Rush. Rush for fantasy. After midnight, while you're feeling alright. Oh yeah. Turn out the light, babe. Are you someone else tonight? Ooh. Neighbor to neighbor, door to door. Don't ask questions, time for it all. Oh yeah. Flash for Fantasy. Und Fantasy brauchst du gar nicht, wenn du rausguckst aus dem Fenster. Ich guck mal raus und sag, oh Gott, ist das schön, ne? Gott, Eva? Oh Gott, ne? Ist das schön, du? Ja, da wird einem warm ums Herz, ja, und auf der Nase. So. Tatsächlich, wir stehen schon bei 18 Grad auf Finkenwerder. Top-Temperaturen heute so um 19 Grad. Eventuell sind auch 20 Grad drin. Und dazu blitzblauer Himmel über dem Volkspark, sehe ich hier auf der Kamera. Im Moment dann, ach, das hatten wir gerade schon, ne? 18 Grad. So. So. Morgen bleibt es bis zum Mittag sonnig, danach Wolken und ein paar Tropfen bei Temperaturen noch um 16 Grad. Ja, lass sie doch. Blitze und Staus aus dem Verkehrszentrum Roter Baum. Nach wie vor gibt es nur einen Stau, und zwar auf der Elbchaussee. Da stockt es aus beiden Richtungen vor der Parkstraße wegen der Baustelle dort. Da ist durch eine Ampel immer nur eine Fahrtrichtung jeweils frei. Und sie brauchen knapp 10 Minuten länger jeweils. Und ansonsten keine Staus, weder auf den Autobahnen noch in der Stadt. Aber Blitzer, der erste steht auf der A25, Geesthacht Richtung Hamburg, in der Abfahrt Moorfleet in Richtung Dreieck Norderelbe. Danke an Hans. Und René hat auch noch einen durchgegeben. B5 Richtung Bergedorf, kurz hinter der Auffahrt Bildstedt, steht der Kasten. Den haben Sie gerade aufgebaut. Oh. Danke für den Anruf. Der Kasten. Danke, Eva. Und falls Sie mehr wissen sollten, Blitz oder Staus, denken Sie bitte an uns. Das wäre nett. 08000 9393 kostenfrei, direkt ins Verkehrszentrum Roter Baum. Zu Eva. Tag Hamburg, sagt Carlo. Schön, dass Sie bei uns sind. Ah. Are you ready? Are you ready? by one, we're gonna stand up with pride. One that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be. In which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. Let your love flow, from your heart. Every woman, every man, join the caravan of love. Richtig gute Musik. NDR 90,3. Wir sind Hamburg. I need love, love to ease my mind. NDR 90,3, heute am 24. Februar. Dido ist britische Popsängerin, hat früher als Backgroundsängerin bei verschiedenen Bands geackert, bis Carlos Santana ihr gesagt hat, weißt du was, ne, hat sie gesagt, was denn, du bist eine ganz große, ach, hat sie gesagt, toll. Und dann hat sie wirklich den entscheidenden Hupf gemacht ins große Showgeschäft. Dido hat eine Welttournee hinter sich gebracht, neben ihr immer an ihrer Seite, also auf der Bühne nicht, aber während sie zwitscherte auf der Bühne, saß er dann irgendwo im Saal, in der Halle, hat auf sie gewartet, der Drehbuchautor Rowan Gavin, auch ein ganz großer. Was er gedreht hat, ich habe keine Ahnung, aber er hat gedreht. Not so bad. not so bad, it's not so bad. And I want to thank you for giving me the best day of my life. Oh, just to be with you is having the best day of my Und das gab's heute Morgen bei Nicole Steins. Das Thema heute früh bei Ihnen, die verschärfte Maskenpflicht bei uns in der Stadt. Ich will mich dagegen nicht wehren, ich will mich ja auch schützen. Aber wir sind an der frischen Luft. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich im Stadtpark jetzt auch noch eine Maske tragen muss. Da habe ich kein Problem mit. Ich trage sowieso viel Maske auf Arbeit. Und wenn ich morgens rausgehe und ich habe meine Maske nicht auf, fühle ich mich irgendwie ein bisschen nackig. Tobias, überall, machen wir nochmal Frühling heute? Absolut. Ist ein Ende in Sicht oder bleibt es so? Na, es ist ein Ende in Sicht. Okay, alles hat ein Ende. Nur ja, schon bald. Genau. Guten Morgen, Hamburg. Alles Aktuelle aus unserer Stadt. Gute Laune und mehr Musik für Hamburg. Täglich ab 5 Uhr. Schalten Sie ein. Wir sind Hamburg. Many years ago is when it all began. Found a home in the palm of my hands. The minute I held you to my chest, I knew I'd found the only one for me. Such a beautiful sound. Sing for me, my darling. Won't you sing? Chased, I knew I'd found the only one for me. Such a beautiful sound. Sing for me. Hallo, Tom Gary bei uns bei NDR 90.3. Wenn sich Bob Marley als Robert Nesta Marley 1945 in Nine Miles, St. Anne Parish in der Karibik geboren, sein Doobie, sein Zweiblatt-Joint in die Cowboy-Liste schob, dann wusste man, da ist der wirklich Einzige, the one and only, der beste, allerbeste Reggae-Man der Welt. In einer Welt von Kobolden und Geistern, hat er immer wieder betonte, ist er aufgewachsen. Er war auf Du mit Voodoo, spielte auf den größten Festivals. Irgendwann war klar, er ist Papa von mindestens 18 Kindern, von 7 Ehefrauen. Und 1976 wurde er beim Mordanschlag zusammen auf ihn und seine damalige Frau, eine von 7, schwer verletzt. Am selben Abend hat er ein Konzert gespielt. Also der ist schon einer der ganz, ganz Großen gewesen. Wir haben ihn hier, Bob Marley, mit diesem Titel. Yeah.

Richtig gute Musik. NDR 90,3. Wir sind Hamburg. Und gleich bei uns eine kleine, aber feine Tanzkapelle für Freunde der gepflegten Unterhaltung, die Stones. Jetzt Philipp Kaute mit den Nachrichten. Tag, Philipp. Tag allerseits. Es ist 14 Uhr. NDR 90,3. Die Nachrichten für Hamburg. Behörden stellen Rekord-Kokainfund im Hamburger Hafen sicher. Minister Spahn kündigt Corona-Selbsttests für kommende Woche an. Neubaugebiet in Langenhorn löst Streit aus. Das Wetter, Sonnenschein und bis zu 20 Grad. Tonnen Kokain, das ist die größte Menge, die bislang in Europa beschlagnahmt wurde. Passiert ist das hier in Hamburg. Im Hafen hat der Zoll dieses Rauschgift gefunden. Benedikt Strunz. Der Straßenverkaufswert liegt nach Angaben des Zolls zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro. In einer Pressemitteilung erklärte der Zoll, die Drogen seien in drei Containern aus Paraguay versteckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die die Drogencontainer bestellt hatte. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter nannte den Drogenschmuggel ein gigantisches Sicherheitsproblem. Angesichts immer weiter wachsender Sicherstellungsmengen forderte Fiedler die Bundesregierung dazu auf, Zoll und Polizei besser auszustatten. Der neue Rekordfund müsse ein Weckruf sein, so Fiedler weiter. Keine Entspannung gibt es bei der Corona-Lage in Hamburg. Die Sozialbehörde hat heute 246 neue Fälle gemeldet. Das sind 9 mehr als vor einer Woche. Der Inzidenzwert steigt damit wieder an auf 71,9. Außerdem wurden weitere Fälle mit mutierten Varianten festgestellt. Kurz bevor man zur Arbeit geht, zu Hause testen, ob man Corona hat. Das soll in den kommenden Tagen möglich sein. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat heute 3 Selbsttests zugelassen. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte am Mittag: Ich will gleich dazu sagen, dass natürlich nicht gleich nach den Zulassungen der ersten 3 Tests jetzt sie überall ab heute Nachmittag gleich verfügbar sind. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eben jetzt Tag um Tag, Woche um Woche, weil das ja Produkte sind, die anders als Impfstoffe auch leichter skalierbar sind, deutlich mehr Tests verfügbar haben werden. Minister Spahn im Bundestag. Schon ab der kommenden Woche soll man die Tests aber in Apotheken und Supermärkten kaufen können. Er hat die Terrororganisation IS massiv unterstützt. Dafür muss er für mehr als 10 Jahre ins Gefängnis. Der 37-jährige Abu Wallah ist heute vom Oberlandesgericht Celle verurteilt worden. Er hat junge Menschen in den IS-Kampf nach Syrien und in den Irak geschickt. Ein Neubaugebiet hat im Bezirk Nord Ärger ausgelöst. Vor allem die Grünen werden kritisiert. Warum? Andere Parteien werfen ihnen vor, schlecht mit Bürgerbeteiligungen umzugehen. Peter Feder. Auslöser ist das geplante Neubaugebiet auf dem Gelände Diekmoor. 700 Wohnungen sollen gebaut werden, 60% davon sozial gefördert. Weil das für ganz Hamburg wichtig sei, habe er den Senat direkt um Weisung gebeten, erklärt Bezirksamtsleiter Michael Werner Bölz im Hauptausschuss der Bezirksversammlung. Ein Antrag der CDU, das wieder rückgängig zu machen, wird abgelehnt. Eckehard Wersig wirft den Grünen vor, Angst vor Bürgerbeteiligungen zu haben, weil die Ergebnisse nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen. Auch beim Umbau der Eppendorfer Landstraße hätten die Grünen Probleme mit der Beteiligung von Anwohnern. FDP und Linke sehen das auch so. Timo Kranz von den Grünen verteidigt den Plan für das Neubaugebiet Diekmoor. Man wollte die Rahmenbedingungen vorher festzurren. Bei der Detailplanung vor Ort sollen die Langhorner aber mit eingebunden werden. Außerdem heiße es Bürgerbeteiligung und nicht Bürgerentscheidung. Immer alles mit allen zu entscheiden, dafür brauche man ein System wie in der Schweiz, so Kranz. Täter von Beziehungsgewalt konsequenter verfolgen, das will die Hamburger Staatsanwaltschaft künftig. Dafür hat sie eine neue Sonderabteilung eingerichtet und dort 9 Stellen geschaffen. Im vergangenen Jahr hat die Beziehungsgewalt hier in Hamburg deutlich zugenommen. Fast 7000 Verfahren werden gerade bearbeitet. Dazu zählen Beleidigungen, Körperverletzungen, aber auch Vergewaltigungen. Unsere Wälder sind krank, das sagt Agrarministerin Julia Klöckner. 4 von 5 Bäumen haben eine lichte Krone, vor allem Fichten, Eichen und Kiefern. Seit 37 Jahren wird geprüft, wie es dem Wald geht, und noch nie war der Zustand so schlecht wie vergangenes Jahr. Gründe seien monatelange Dürre, heftige Stürme und der Borkenkäfer. Alles Wichtige aus Hamburg gibt es jederzeit auch in der NDR Hamburg App und im Podcast Hamburg heute ab 17 Uhr. Philipp, ich sag mal danke. Gerne. Yep. Immer besser informiert. NDR 90,3. Was wäre, wenn es jetzt draußen gewittern würde oder Platzregen oder so und so sitzen wir beide hier? Ist einfach schön. Wie? Was wäre dann? Na, da würden wir doch mit vergilbten Gesichtern so. Und hängenden Gliedmaßen hier sitzen. Ach, und sagen, so. Oh Mann. Und jetzt strahlen wir. Hast du recht. Aber also von der linken bis zur rechten Wange. Ja. Breite Strahlen heute. Ja. Wieder bis 20 Grad. 20 Grad maximal heute. Im Moment sind es 18 Grad bei Ihnen in Harburg und am Stadtpark. Dazu viel Sonne, so gut wie keine Wolken. Und morgen erst genauso sonnig. Am Nachmittag gibt es dann ein paar Wolken und einzelne Tropfen bei Temperaturen bis 17 Grad. Das richtige Wetter gegen den Blues, den wir gemeinsam schieben. Aber irgendwann haben wir alles hinter uns und dann können wir wieder richtig strahlen. Die Blitze und die Staus jetzt aus dem Verkehrszentrum Rodau. Ja, die Nachricht könnte auch für gute Laune sorgen. Es gibt keine Nachrichten von den Autobahnen zumindest. Keine Meldung, da kommen Sie gut durch. In der Stadt stockt es vor der Baustelle an der Parkstraße auf der Elbchaussee aus beiden Richtungen, weil da immer nur abwechselnd eine Fahrtrichtung frei ist. Ansonsten auch keine Staus. Und wir haben einen Blitzer, der kommt von René. B5 Richtung Bergedorf, kurz hinter der Auffahrt Bild steht der Kasten, den haben sie gerade aufgebaut. Danke fürs Bescheid geben. Jo, danke Eva. Und Karloff und Tiedemann wünschen allen, die uns im Ohr haben, einen schönen Tag. Ich kann nicht sagen, was wir gleich vorhaben. Musik im Zweifelsfall, genau. Jennifer Rush ist angesagt, Donna Summer. Wir haben Stefan Gwild, ist einer der tollsten Bluesänger Europas, finde ich mal. Und hier, wie angekündigt, die wirklich sympathische Kapelle, die Tanzkapelle mit dem besonderen Unterhaltungswert. Die Stones, Mahlzeit Hamburg. Musik. NDR 90,3. Wir sind Hamburg. Just when I thought love was impossible and I was about to get philosophical, there she was with a coffee to go. Basquiat endorphins up to the maximum when she said, let's call a taxi and go. It's no secret. Do my best to be intellectual, lover of art. Teach me, I'm dying to know. Let's ride all night, let's make a thing of it. Stop off in Vegas and put a ring on it. Shut off the meter whenever you're ready to go. It's no secret. In Hamburg bei diesem herrlichen Sonnenschein, da war noch einer. Heute am 24. Februar. Stefan Gwildes hat den Blues scheinbar schon als Kind zum Paten gehabt, weil, also Bluesiger geht doch gar nicht. Der Junge ist eben grandios da, wo wirklich der Blues anfängt, da steht Stefan. Er war unterwegs als Straßenmusiker, Lagerarbeiter, Trucker, Sonnenbergaufsteller, Weihnachtsmann, hat Kohle verdient ohne Ende. Also ohne Ende hat er dies und das gemacht, Kohle ohne Ende, weiß ich gar nicht. Aber er hat immer die Musik gehabt als Partner und er zählt für mich zu den ganz Großen in Europa. Allem Anschein nach ist er es jetzt, Stefan Gwildes. Allem Anschein nach bist du's. Wegen dir ist nichts mehr, wie's mal war. Allem Anschein nach bist du's. Du machst alles so konfus. Wir waren doch mal so ein schönes Paar. Man hat dich neulich Nacht gesehen. Ich hörte, du warst nicht allein. Allem Anschein nach warst du's. Warum lässt du dich bloß so gehen? Ich kann dich wirklich nicht verstehen. Wieso, wieso, wieso, wieso, wieso, wieso, wieso, wieso, wieso? Wieso, I know, wieso, wieso, grad dich, wieso, grad du? Wieso, grad ich, wieso, grad du? Wieso, grad es, wieso, grad es? I know, ach so, ich weiß, wieso, ich weiß, I know, ach so, wieso? Ich weiß, dass ich nicht zu viel weiß, doch allem Anschein nach bist du. Du musst ja wissen, was du tust. Dafür wirst du gerade stehen. Allem Anschein nach bist du's. Mir bleibt nichts als dieser Blues. Jedes Mal, wenn wir uns sehen. wirst schon wissen, was du tust. Und dafür musst du gerade stehen. Allem Anschein nach bist du's. Mir bleibt nichts als dieser Blues. Jedes Mal, wenn wir uns sehen. Jedes Mal, wenn wir uns sehen. Jedes Mal, wenn wir uns sehen. Jedes Mal, wenn wir uns sehen. Ich bin Miral aus Hamburg. Richtig. Wir sind Hamburg.